B. Sie sind jetzt der Sprachschatten. Hören Sie, sprechen Sie und vergleichen Sie. Gestern Abend habe ich ein interessantes Buch gelesen. Ein interessantes Buch gelesen. Am Samstag habe ich bei Thomas übernachtet. Ach, bei Thomas übernachtet. Meine Kinder sind gestern aus dem Urlaub gekommen. Ah, aus dem Urlaub gekommen. Maria hat am Wochenende Wien besichtigt. Oho, Wien besichtigt. Ich habe dieses Kleid schon anprobiert. Ach, schon anprobiert. Am Mittwoch habe ich ein gelbes T-Shirt gekauft. Oh, ein gelbes T-Shirt gekauft.